Look at Allah. The loving the in. The telling of Hilfe. We lehen ihn und verzeihen an und wenden uns zu ihm. Wem Allah recht leitet, den kann niemand irre leiten. Und wenn Allah irre gehen lässt, für den gibt es keinen, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Ihn alleine, der keine geschaffen hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandte ist. Segen und Heil auf den gesamten Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bis zum jüngsten Tag. Das ist Tage des Gerichts. ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل. بعد أن أخذنا على مدار أكثر من خطبة، دروس مستفادة، في المواقف في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Oder ein Teil berichtet. Die Hijra von Mekka nach Medina. Und die Hijra, ist jedes Jahr, gedenken wir der Hijra. Und deswegen werden wir jedes Jahr auch diese Themen behandeln. Und wir werden zusammen wir werden ein Thema oder über ein Thema sprechen, was vielleicht 2 bis 3 Jahre lang dauern wird. Das ist gut, 2 bis 3 Jahre. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich abwendet von der Religion, so wird Allah mit einem Volk kommen, was Allah, wo Allah liebt und sie lieben Allah. Wer sind diese Menschen, wo Allah über sie sagt, ich liebe sie? Und wer sind diese Menschen, die Allah Zorn herbeigerufen haben? Wer sind die, die erfolgreich waren, die Ersten, die um Allahs Wohlgefallen wettgeeifert haben? Wer sind diese Menschen, wo Allah über sie spricht, Allahs Wohlgefallen ist über sie? Wir fangen an. Zusammen, meine lieben Brüder, dass wir diese schöne Kette von Unterrichte oder von Freitagsreden behandeln werden. Und zu sehen, wir haben 2 Parteien. Einmal diejenigen, die Allah liebt, und einmal die, die Allah hasst. Und deswegen sollen diese Vorträge oder diese Freitagsreden ein Maßstab für dich sein, damit du siehst, wo du hingehörst. Und falls du nicht zu den Erfolgreichen gehörst, dass du dich verbesserst. Das ist unser Ziel. Wie Umar radiallahu anhu sagt, rechne dich selber, bevor du dich abgerechnet wird. Ist Allah mit dir zufrieden oder nicht zufrieden? Durch deine Taten und dein Wort, was du sprichst, deine Wörter, deine Aussagen. Fangen wir jetzt mit denjenigen an, mit denjenigen, wo Allah über sie gesagt hat, was er sie liebt. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ist mit den Gutestunenden oder Allah liebt die Gutestunenden. Muhsinun sind die Gutestunenden. Was sind die Eigenschaften? Eine Eigenschaft, die wird mit 20 Freitagsreden, wir werden 20 Freitagsreden darüber reden. Er sagt, Wallah, ich habe diese Nacht nur 3 Stunden geschlafen. nur über diesen Satz, werden diejenigen, die Allah liebt, die Gutes tun. Darüber habe ich 20 Strategien vorbereitet. Was ist der Ihsan? Der Prophet hat gesagt, der Ihsan, was ist das Gute? Das Gute. Was ist der Ihsan? Jibril kam eines Tages. Und er saß vor dem Prophet. Und er fragt ihn. Und der Mohammed, und der Prophet antwortet. Als er gefragt hat, was ist der Islam, hat ihn geantwortet. Und dann hat er gefragt, was ist der Iman? Und dann hat er geantwortet und dann hat Jibril gesagt, du hast wahr gesprochen. Und was ist der Ihsan? Du sollst Allah so dienen, als wenn du ihn siehst. Und wenn du ihn nicht siehst, dann zu wissen, dass er dich sieht. Er sieht dich. Das ist der Ihsan. Die Gelehrten sagen über den Ihsan, Al-Muraqaba, dass Allah dich beobachtet. Dass bevor du eine Tat beginnst, du musst die Absicht in deinem Herzen haben, dass Allah dich sieht. Und dass Allah auf dich gerade hinabschaut. Und dass Allah dich sieht. Und dass Allah dich sieht. Moment. Und in Geschichte Yusuf, als die Königin hat sie das Gesicht der Götze verdeckt, weil sie sich geschämt hat, dass die Götze sie sieht. Damit sie, weil sie mit Yusuf hineingegeben hat, dass sie Angst hat, dass die Götze sie sieht. Einige Riwayat. Als eine der Riwayat, eine Überlieferung sagt, als er gesehen hat, dass sie sich schämt vor der Götze und die Götze bedeckt, weil sie mit Yusuf Zina begehen wollte, Unheil. Da hat Yusuf gesagt, ich habe Allah hat er das Anrecht, dass ich ihn fürchte. Denn diese Götze hat kein Nutzen und kein Schaden. Und Allah sagt uns, Allah ist, wo sie sind, seine wir, seine Diener. Wir sollen wissen. Und ihr kennt die Geschichte, die drei in der Höhle waren, einer und im Jüdischen ist dieser Abschnitt, als der eine zwischen der Beine seiner Cousine war, und er sie sozusagen erkannt hat, und sie zu ihm gesagt hat, breche nicht den Ring zwischen dir und Allah, subhanahu wa ta'ala, das Bild ist zwischen dir und Allah. Dann kam er zu sich. Wir denken an Allah. Und so, das sind die Beweise aus der Geschichte aus dem Koran und aus dem Hadith, wie die Salihin, die rechtschaffenen Worten waren, wie sie mit dieser Ihsan, mit dem Ihsan, was mit Ihsan, was mit Scheiß, das Gute. Aber der Prophet hat erklärt, was Ihsan gemeint ist, oder die Bibel erklärt ihn das, wie wir schon gesagt haben, dass du so Allah anbetest, dass wenn du ihn siehst und wenn du nicht imstande bist, das zu erkennen, dann bist du, dass Allah dich sieht. Und als Allah subhanahu wa ta'ala zu Harun, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach den Ihsan, also Allah hat den Ihsan dir gegenüber und vergiss deine Chancen nicht in Bezug auf Libya. Damit ist es gemeint, weil heute leider Leute benutzen diese Ayah, wenn sie zum Beispiel sehen, jemand ist zu oft mit dem beschäftigt, dann sagen sie, vergiss deine Chancen in der Libya zu umarmen, weil ein falsches Verständnis, diese Ayah ist auf Harun herabgesandt worden. Und Allah sagt damit, vergiss deine Chance nicht, weil du bist mein Mann und nimm sozusagen den Zug des Glaubens, tritt in den Iman ein. Und da nennt Allah, da kommt das Wort auch Ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, das ist der Ihsan von Allah gegenüber Harun, dass er die Chance annehmen soll, zu glauben. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, sei gut, so wie Allah gut zu dir war, sagt er zu seinem Propheten. Weil Allah hat uns so viel Gutes gegeben, und so sagt der Scheich eine Gnade, Allah sagt uns im Koran, und wenn er eine Gnade erfassen wollt, die Allah stehen hat, und er ist imstande, diese Gnade zu erfassen. Also den Dank dafür zu geben. Wir können den Dank dafür nicht geben, nur für eine Gnade. Wie ist es mit unschuldigen Gnaden, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat? In uns, um uns. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns weiter, Surah Ar-Rahman, alles hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Angelegenheit. Jede Sache hat eine Angelegenheit. Ja, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich um alles. Jede Angelegenheit im Universum, auf der Erde, in unserem Universum, Allah subhanahu wa ta'ala regelt diese Angelegenheiten. Und das alles gehört zu dem Ihsan von Allah gegenüber seinen Dienern. Ihr merkt, der Sheikh, mashallah, will viel erzählen, weil es ist viel, viel. Darüber kann man viel reden. Deswegen, es gibt einen Ihsan von Allah zu seinen Dienern. Und der Ihsan von den Dienern gegenüber den anderen Dienern. Und den Ihsan gegenüber den Dienern, den Ihsan von den Dienern gegenüber Allah. Und wir sehen auch diese Dunya, um von der Dunya das Beste zu nehmen. Und was ist das Beste? Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen zu erlangen. Das ist das Beste, was man in dieser Dunya erlangen kann. Alles andere ist vergänglich. Alles andere nützt dir nicht. Im Endeffekt, wenn du stirbst. Wehe dir, wenn du Yawm al-Qiyamah vor Allah stehst und er dich bloßstellt vor den anderen. Und reich ist derjenige, der vor Allah am jüngsten Tag steht und Allah sein Wohlgefallen ist über diesen Diener. Meine lieben Brüder, sei gut, wie Allah gut zu dir sei, ist, oder wie Allah dir gegenüber gut ist. Und wir reden noch über im Wunder, die Wunder, über den Koran, Wunder, die Wissenschaft. Ich habe mal nachgedacht über das, wie Allah das Gute uns gegeben hat. Allah hat dir das schon gegeben, bevor du geboren bist. Er hat dir eine nackte Nacht, wo du schlafen kannst. Er hat eine nackte Nacht, wo du arbeiten kannst und leben kannst und den Tag genießen kannst. Und nachdem du. Und als du im Bauch deiner Mutter warst, als Baby. Überleg mal. Er liegt im Wasser, im Bauch der Mutter. Und der ist derjenige, der dieses Wasser im Bauch der Mutter so gemacht hat, dass die Haut dieses Kindes nicht verfault, wenn es 9 Monate im Bauch der Mutter ist. Und wer hat auf dich geachtet, wo du in dieser Finsternis im Bauch deiner Mutter warst, in 3 Finsternis, wie Allah selber im Koran sagt? Wer hat auf dich aufgepasst, bevor deine Mutter dich gesehen hat und Einfluss auf dich hatte? Allah subhanahu wa ta'ala. Und als Nabi Shnur von dir getrennt worden ist und so auf diese Erde gekommen ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala sofort deine Atem, die Sauerstoffzufuhr, die Methode verändert. Subhanallah, und die Milch in der Brust der Mutter, im Sommer, im Frühjahr, im Sommer, warm. Wer hat das? Wer plant das? Und ist das nicht Gutes von Allah gegenüber seinen Dienern? Und du wirst älter. Und wer lernte dich, wo du unwissen warst? Und wer Allah selber sagt im Koran, und als wir den Menschen Gutes getan haben, hat das zurückgewiesen. Das heißt zurückgewiesen, aber unverfroren. Wer bist du, Mensch? Erinner dich, die Gnade Allah dir gegenüber. Wehe, du machst Unheil auf dieser Erde. Allah möchte, dass du ein gutes Sünder bist. Allah ist gut zu dir. Und wenn du gut bist, was für dich selbstverständlich ist, dann wird sich Allah sogar noch belohnt dazu. Was ist die Belohnung eines Guten? Gutes tun, wenn nicht das Gute. Allah sagt nichts aus dem Koran. Und Allah sagt, von denjenigen, die das Gute tun, noch mehr. Und derjenige, der Gutes tut, er bekommt Gutes und mehr, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt er die Frau. Und wenn ihr gut seid, ihr seid so gut wie für euch selbst. Weil Allah braucht das Gute nicht. Allah ist unabhängig. Er ist unabhängig. Er ist unabhängig. Allah möchte, dass du gut bist. Damit du das Gute bekommst von Allah. Als Belohnung. Und die Belohnung des Gutes tun, wenn du das Gute wie Allah und das uns im Sofa Rahman sagt. Und wenn Allah dich von seinem Feuer befreit, ist das nicht etwas Gutes. Und dich ins Paradies eintreten lässt, ist das nicht etwas Gutes. Und diejenigen, die alle in das Feuer, in das Feuer kommen. Und Allah rettet dich von diesem Feuer. Jetzt noch nicht was Großartiges. Und wenn du gut bist, Allah gibt dir das Gute. Und Allah gibt dir noch mehr. Und wo Allah sagt zu den Leuten des Paradieses, habe ich euch nicht gegeben, alles. Dann haben gesagt, ja Allah, vermisst ihr was? Nein, wir haben alles. Wir haben alles. Du hast uns von dem Feuer gerettet, errettet. Und du hast uns das Paradies gegeben. Wollen wir noch mehr Gram als das? Und dann sagt Allah, jetzt das, was wir sagen, der Al-Zawaita Hadith. Wollt ihr, soll ich euch noch mehr geben? Wir haben das Gute. Aber Allah sagt, soll ich euch noch mehr geben? Und dann sagt Allah, was können wir noch haben? Was können wir noch haben, ja Allah? Dieses Paradies, wie viele Verse, aber wir können das nicht dann natürlich nicht in einer halben Stunde anfangen. Und dann sagt Allah, ich werde euch heute mein Wohlgefallen sein über euch. Und Allah sagt im Koran, Allah, die Zufriedenheit Allah, das Wohlgefallen Allah, ist größer als das Paradies. Wenn Allah schaut auf seine Diener hinab und sie sehen ihn, ihre Gesichter werden leuchten, sie werden erstrahlen. Und sie vergessen das Paradies. So schön ist Allah. Und wenn du gut bist, bekommst du das Gute, das Paradies. Aber da gibt es etwas, was viel gewaltiger ist. Allah ist wohlgefallen. Was größer ist. Deswegen, liebe dich selbst. Liebe ich die Menschen? Hasse ich die Menschen? Liege. Rechne dich selber. Schau, wie ist deine Lage, deine Situation? Und wie ist das dir gegenüber Allah? Wie bist du gegenüber Allah? Lieb dich Allah. Hasse dich Allah. Nicht, das tut mir nicht, dass Allah mir die Gesundheit gibt und ich mache Unheil mit dieser Gesundheit. Und Allah gibt mir Geld und unterdrückt andere Menschen damit. Nein, das ist nicht das Gute. Allah, weil Reichtum kann Allah auch einem geben, den meist verhassen, voraus. War reich und gehört zu ganz Ägypten. Aber war er beliebt bei Allah? Nein. Ich habe zu jemandem gesagt, Allah hat dir viele Gnade gegeben. Und fürchte Allah mit dessen, mit das, was Allah dir gegeben hat. Und Allah hat dir viel gegeben. Viel. Und dann hat er zu ihm gesagt, ich war noch nie in der Schule. Und Allah wartet auf seine Reue. Und Allah wird sich das noch freuen. Und ich will beten, aber ich kann kein Wudu. Dann hat der Chef zu ihm gesagt, diese Religion ist sehr einfach. Ganz einfach, mit ihm gesprochen. Kannst du die Augen zumachen? Und kannst du auf diesem Schnee, das war damals so nach dem Schnee auf dem Boden, kannst du auf dem Schnee laufen? Kannst du deine Augen zumachen, 5 Minuten auf dem Schnee laufen? Er sagt, ich bin nicht in der Lage, ich kann nicht. Ich kann nicht. Guck mal, Allah hat dir dein Sehvermögen gegeben. Wenn er wollte, hat er dich schlimm gemacht. Danke dir nicht für diese Gnade, dass du sehen bist. Allah ist gut zu dir gewesen, als er dir diesen Segen gegeben hat. Und möchtest du dir nicht dafür danken? Allah hat dich Gehör, Sehvermögen und... Ja. Wollt ihr Allah nicht danken, das ist auch eine Aya. Das ist doch Prophet, hat eine Janaza gesehen. Allah, der Prophet hat die Janaza gesehen, hat gesagt, entweder hat er Ruhe oder die Leute haben Ruhe vor ihm. Ja, er war ein rechtschaffener Mensch. Und da ist, ja, der Ruhe von der Mühseligkeit dieses Niedzeit. Oder er war ein schlechter Mensch, und als er gestorben ist, die Menschen haben sich gefreut, dass er gestorben ist. Und du kannst einer von den beiden sein, was plötzlich. Eins von den beiden. Ja, such dir das aus. Dann wieder bist du rechtschaffen oder ein Unheilsrichter. Deswegen, meine lieben Brüder, wir möchten jetzt bei diesem Wort stehen bleiben, die Bedeutung davon. Das ist, dass du betest und das Gefühl hast, Allah sieht dich. Das ist nicht nur das, was verlangt wird, das ist nur verstandene Gebet. Er sagt, nicht nur das Gebet ist bei uns nicht gut, sondern sogar das Gebet ist nicht gut. Allah, unser Prophet sagt, Allah hat auf alles den Ihsan geschrieben, das Gute, über alles. Kennt das heißt, Allah hat Pflicht gemacht auf alles, was Gute ist. Ja, jede Pflicht, die Allah, oder jede Sache, die Allah als Pflicht auferlegt hat, soll gut gemacht werden. Reden, Fasten, Hajj, Schlachten, zu deinen Eltern, über alles. Alles, was Ibadah ist, soll gut machen. Mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn. Was kommt noch alles? Das Thema werden wir auch noch behandeln. Mit den Menschen, die um dich sind. Auf deine Arbeit. Mit den Tieren. Mit der Umgebung. Mit der Straße. Das ist nicht mit der Straße, mit der Pflanze. Sollte gut sein. Das ist Islam. Wie gut bist du? Wie gut bist du, wenn du ein guter Mensch bist? Wenn du gut bist. Deshalb, meine lieben Brüder, wir möchten verstehen, was Islam bedeutet. Dass die vollkommene Beobachtung von Allah, das komplette Wachen Allahs über seine Diener. Allah wacht über seine Diener und sieht. Und du sollst wissen, dass er dich sieht. Wenn du nicht Allah siehst, dann wissen, dass Allah dich sieht. Und Allah legt sein Sein nicht in deinem Herzen. In deinem Herzen nicht, komm dich nicht. Und hier sagt Allah selber Koran, und Allah ist von Allah ist euch ein Licht gekommen, eure Herzen. So sinngemäß übersetzt. Ein Mu'min, ein Gläubiger. Er passt auf, überlegt. Er ist achtsam. Er überlegt, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade getan? War das richtig? War das falsch? Wenn ich dafür zur Rechenschaft gezogen habe, ich dafür belohnt. So ist ein Mu'min. Und Allah sagt uns im Koran, sag zu den Menschen Gutes, nicht zu den Muslimen, zu den Menschen Gutes, sprich zu den Menschen Gutes. Mehr will Allah nicht. Und sprich zu den Menschen Gutes. Aber die Tat, und die Taten, wenn die aussagen, wenn es nicht die Taten ist. Und die Unterrichter, wie wir oder die Freitagsreden, die darin, die Lehre, die wir darauf ziehen, in mir in der Freitagsreden. Hast du Allah vor deinen Augen? Also vor deinen Augen heißt, dass du stehst, dass du Allah dich beobachtet. Hast du das? dass alles mit Vorsicht genießt. Wir wollen nicht wie die Brüder Yusuf sein, die Fehler machen. Wir wollen nicht wie die Schüsse von Yusuf sein, dass sie zeitgleich den Mord verübt haben und gleichzeitig die Reue tragen. Nein. Oder wie derjenige, der sündigt und sagt, ich mache es später sauber. Nein. Ihsan heißt, dass du dich auf der Waage Allah siehst und dass du Allah siehst in all deine Taten, Bewegungen und Aussagen. Allah sieht mich. Allah. Ich höre, Allah hört mich. Ich sehe, Allah sieht mich. Er sagt dir. Allah sagt zu Musa und Harun, ich bin mit euch. Ich höre und sehe. Wir möchten in dieser Gesellschaft, dass wir eine gewaltige, positive Bild von uns geben. Dass die Leute sehen, die Menschen, Muslime und Nicht-Muslime. Subhanallah, schaut euch mal diese Gläubigen an. Dass du gut geworden bist, dann kann ich auch in die Natur freaken. Dann sehen wir auch, guck mal, Muslim, wenn das ein Baum gut ist, dann ist er als Rechte seine Frau auch gut. Und stell dir vor, wenn du den Islam wirklich praktizierst, richtig, dann sprichst du jede Gesellschaft an, jede Schicht, und jeder wird sehen, dass der Islam ist das Beste. Wir respektieren den Stuhl, den brauchst du sehen. Wir möchten hier nicht Unheil machen auf dieser Erde. Wir möchten kein Unheil auf dieser Erde. Und sie haben auch gesagt, die Geschichte. Wir sind hier gekommen nach Deutschland, damit wir Unheil machen, Drogen verkaufen. Oder. Nein. Oder sie verprügeln oder abziehen. Nein. Ihr sollt nicht sagen, wir sind zu euch gekommen, weil wir gut zu euch sein wollen. Weil der Islam sagt, wir sollen auch mit euch auf die beste Art und Weise Diskurs führen. Ja? Segen und Feind auf den Gesetz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mein lieben Bruder, Al-Ihsan, das Gute, ist von Allah subhanahu wa ta'ala uns aufbefohlen worden. Und Allah sagt uns auch im Koran, Allah ruft zur Gerechtigkeit und zum Guten auf. Die Gelehrten haben uns ein schönes Beispiel gegeben. Eine schöne Erklärung. Die Gerechtigkeit, Al-Adl, ist vor der Gerechtigkeit, vor das Gute. Dass er gerecht ist, was ihm gegenüber und was gegen ihn ist, für ihn und gegen ihn ist. Aber das Gute, es für ihn oder gegen ihn, er muss gut bleiben. Denn es ist ein Tick schwerer. Aber Rabbi schaut sich das natürlich vollkommen noch schöner an. Wie Allah Hajj und Gebet und Zakat uns auferlegt hat. Und da werden wir auch noch drüber reden. Und sei gut. Und Allah sagt, Allah wird dir Gutes tun nennen. Was ist deine Meinung? Wollen wir nicht nächste Woche wiederkommen, hier sitzen und dann darüber nachdenken, dass wir wollen ein Thema machen, Allah lieben. Oder Allah lieben, das ist unser Thema. Allah zu lieben. Dass wir jetzt aufpassen, von heute an bis nächste Woche, darauf achten, nur das reden, was Allah liebt. Nur das tun, was Allah liebt. Lass uns üben. Das ist. Rauche nicht, dass die Kamera nicht aufnimmt und du dann lächelst. Ja? Oder dass einer dich sieht und dich los. Nein, für Allah. Allah sieht dich. And the Malaika came and added off. And they said, Dear Amishan Tagbuti, Allah has forgotten you. Mach it for Allah. Then Allah gives up the camera. Then this is. Mach dein Hajj besser, dein Gebet besser. Mach vollkommen. Jetzt kann einer sagen, ja, ich mach doch Hajj. Nein, mach es so, wie der Prophet das gemacht hat. Und beten, mach es nicht so, du betest, ja. Aber betest du richtig? Betest du so, wie unser Prophet gebetet hat? Wie die Sahaba gebetet haben? Und wie einige beten, sie legen ihr Kopf nicht auf den Boden, weil sie denken, ja, mein Kopf berührt den Boden und ist zu dreckig oder keine Ahnung, der Boden stinkt. Allah ist gut. Nimm nur das Gute an. Wenn wir den Gottesdienst verbessern, dann haben wir den Kontakt zwischen uns und Allah gestärkt und verbessert. Lass uns so Wudu verbessern. Al-Shafi'i. Rahmatullah alayhi. Als er gestorben ist. Schaut mal den Imam Shafi'i an. Diesen Schuss und dieses Wissen, was er hatte. Als er gestorben ist, hat er eine Sache gesagt. Na, einer meinte, als er gestorben ist, möge Allah sich ihn erbarmen, er hat Wudu gut gemacht. Du hast über Shafi'i nur das erwähnt, dass er ein gutes Wudu gemacht hat. Hast du gesagt, Mashallah, er hat 1000 Bücher geschrieben oder? Er sagt, nein, Wudu. Warum? Weil wenn der Wudu gut ist, dann ist der Ibadah auch gut. Schaut den Verstand hier. Wenn der Boden gut ist, dann wird das Haus auch gut sein. Wenn das Fundament gut ist, wird das Haus auch gut sein. Alles darauf, worauf auf das Gute gebaut ist, ist gut. Wenn er mit Allah den Kontakt verstärkt, dann wird er den Kontakt mit den Mitmenschen verstärken. Wallahi, es ist nicht schamhaft, dass du den Wudu lernst. Es ist beschämend, dass du das lernst. Warum? Es ist nicht beschämend, dass du nicht lesen kannst. Und das Wissen kommt mit dem Lernen. Und hin, die Weisheit kommt, Allahu A'lam, das habe ich nicht verstanden. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، أسأل الله أن يشفي فيما بيننا